Arbeitslose leben in dauerhafter sozialer Isolation. Sie haben keinen Grund, ihre Wohnung zu verlassen, außer um einkaufen zu gehen. Die meisten haben keine Freunde mehr, die sie treffen könnten. Sie sitzen in tristen, kleinen Zimmern und haben Angst vor der Zukunft. Sie sind die Verlierer im Kampf der Menschen gegeneinander. Am Coronavirus ist nichts gut. Es wäre besser, wenn es dieses Virus nicht gäbe. Das Leid, das daraus entsteht, ist mit nichts auszugleichen. Das Virus hat gezeigt, welche negativen Folgen die Globalisierung hat. Es hat die Menschheit gemeinsam in einen Kampf gegen die Natur geschickt, indem es uns auf unsere Sterblichkeit und unsere nationalen Grenzen zurückgeworfen hat. Es hat gezeigt, dass viele bereit sind, für das Überleben anderer auf Freiheiten zu verzichten. Es hat auch gezeigt, dass Politik handlungsfähiger ist, als sie immer behauptet hat.